Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Der heutige Termin ist entgegen der Programmankündigung in unserem Hörspielheft dem irischen Schriftsteller Samuel Beckett gewidmet, dessen Radioarbeiten wir seit Anfang September mit unserer Reihe Beckett Radiokunst besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Die Reihe begann mit einer Diskussionsrunde über Beckets enge Beziehung zu Deutschland und wir haben speziell auf seine Reise zur Kunst und Kultur hingewiesen, die ihn 1936-37 durch Deutschland führte. Sein frühes Interesse an Architektur und bildender Kunst dokumentierte Beckett in Briefen an Freunde und in seinen Tagebüchern. In seinem gesamten Werk kann man die Wirkung bildnerischen Erlebens erkennen und man entdeckt Parallelen zwischen literarischen Themen und Figuren, die sich beispielsweise auf Bildmotive der alten Meister zurückführen lassen. Diesen künstlerischen Inspirationsquellen im Werk von Samuel Beckett ist James Knowlson seit mehreren Jahren auf der Spur. Er war ein Freund des Schriftstellers und ist sein autorisierter Biograf. Zudem leitet er das Beckett-Archiv in Reading bei London und begleitet an der dortigen Universität einen Lehrstuhl über das Theater der Moderne. Seine Kenntnis über Beckets Werk hat er in mehr als 10 Büchern niedergelegt und er hält international Vorträge über Beckets Beziehungen zur bildenden Kunst. Wir möchten Ihnen Professor James Knowlson mit seinem monologischen Essay Samuel Beckett und die alten Meister jetzt vorstellen, übersetzt aus dem Englischen von Gabi Hartl und gelesen von Friedhelm Tock. Samuel Beckett hatte eine leidenschaftliche Affäre, die fast sein ganzes Leben lang anhielt. Eine Liebesaffäre mit der Malerei. Sein starkes Interesse an der bildenden Kunst ist von den Forschern natürlich längst bemerkt worden. Vor allem, weil er der Veröffentlichung seiner 3 Dialoge mit Georges Dutuy über moderne Kunst zustimmte und der von ihm verfassten kunstkritischen Essays über die holländischen Malerbrüder Bram und Geer van Feldes sowie einiger kürzerer Artikel über den polnischstämmigen französischen Maler Henri Eyden, den irischen Maler Jack B. Yeats und den israelischen Künstler Avigdor Arika. Man wusste auch, dass Beckett mit diesen und anderen Malern und Bildhauern persönlich befreundet war. Zahlreiche zeitgenössische Künstler, der bekannteste unter ihnen ist wohl Bruce Nauman, sind ihrerseits von Beckets Werk inspiriert worden. Und so wurde aus all dem gemeinhin gefolgert, Beckett hätte sich fast ausschließlich für die moderne Kunst interessiert. Und das ist einfach nicht richtig. Ich gehe von 2 Hauptprämissen aus. Die erste, auf die mich Beckets enger Malerfreund Avigdor Arika aufmerksam machte, lautet: Trotz Beckets Interesse und seiner engen Verbindung zur modernen Malerei war das Werk der alten Meister die Liebe seines Lebens. Die zweite Prämisse ist eng mit der ersten verknüpft. Beckett verfügte über ein bemerkenswertes, vielleicht sogar fotografisches visuelles Gedächtnis für Thema, Form und Farbe in der Malerei. Wenn die zentrale Figur Murphy im gleichnamigen Roman auch große Schwierigkeiten hat, sich die Gesichter der Eltern ins Gedächtnis zu rufen, so hat sie doch eine lebendige Erinnerung an ein Gesicht auf einem Bild, das Beckett in der Londoner National Gallery sah, kurz bevor er den Roman schrieb. Er sah die geballten Fäuste und das starr nach oben gerichtete Gesicht des Kindes in Erwartung des Messers auf einer Beschneidung Giovanni Bellinis. In Beckets letzten Lebensmonaten unterhielt ich mich im Rahmen meiner Arbeit an der Biografie Damned to Fame mehrmals privat mit ihm. Dabei fiel mir auf, wie genau er sich an visuelle Details in den Gemälden alter Meister erinnern konnte, und das selbst nach Jahren und Jahrzehnten. In seiner Jugend sah er zum Beispiel Salomon van Ruysdaels Die Rast in der Dubliner Irish National Gallery. Dieses Landschaftsgemälde mit Bäumen zeigt eine Kutsche, die vor einem Gebäude, vermutlich einer Herberge, anhält. Etwa 60 Jahre später konnte Beckett mir noch die schwer erkennbare Figur eines kleinen Jungen beschreiben, den man am unteren linken Bildrand gegen eine Wand pinkeln sieht. Manchmal nannte er dieses Bild nicht die Rast, sondern der Urinierer. Arika zufolge konnte er bis zu einer Stunde vor einem einzigen Bild verbringen, es genau betrachten, die Formen und Farben auskosten, es lesen und die ausgefeiltesten Details aufnehmen. Oft waren es die winzigen, narrativen oder menschlichen Dinge, die er erinnerte und an einem Bild hervorhob. Es scheint, dass er sich in die Malerei verliebte, als er in den frühen 20er Jahren Student am Trinity College in Dublin war. Allerdings könnte diese Begeisterung auch schon viel früher von seiner Tante Cissy Sinclair entfacht worden sein. Sie war eine begabte Malerin, hauptsächlich von Porträts und Stillleben. Cissy studierte mit Dorothy Avery und Stella Solomons an der Dubliner Metropolitan School of Art bei Sir William Orpen, der ein Freund von Becketts Onkel William Boss Sinclair war. Dorothy Avery hat Beckett als Kind gemalt. Zwei ihrer Bilder, eines heißt Twins, Zwillinge, mit Beckett als Modell beider Kinder, das zweite trägt den Titel Child at Prayer, Kind beim Gebet, gehen auf die Fotografie Little Sammy zurück, wie Beckett im Kindergarten genannt wurde. Man sieht ihn blond gelockt mit gesenktem Köpfchen im Nachthemd neben seiner Mutter niederknien und sein Nachtgebet sprechen. Dieses Foto wurde später berühmt, weil Beckett es in seinem Prosastück »Wie es ist« beschrieben hat. Die Sinclairs wohnten in Howth bei Dublin, bevor sie in den frühen 20er Jahren nach Deutschland nach Kassel übersiedelten, wo Beckett sie zwischen 1927 und 1932 besuchte, um sich mit ihrer Tochter Peggy zu treffen, mit der er anfangs eine stürmische Affäre hatte, und wo sich ein kleiner Kreis von Malern und Kunsthändlern um William Sinclair sammelte, der neben seinem Beruf als Englischlehrer auch mit moderner Kunst handelte. Der junge Beckett lernte zumindest einige dieser Freunde Sinclairs kennen. Außerdem boten ihm Tante und Onkel eine Ersatzfamilie, in der die Kunst wirklich etwas bedeutete und nicht bloß Dekoration war, wie zu Hause in Fox Rock bei Dublin. Zwischen 1930 und 1931 besuchte Beckett regelmäßig die National Gallery of Ireland. Zunächst als junger Student, dann als Dozent am dortigen Trinity College. In dieser gut sortierten Sammlung von alten Meistern kam er auf den Geschmack. So wurde zum Beispiel Becketts anhaltende Leidenschaft für die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts in Dublin entfacht und nicht in London, Paris oder Berlin. Er liebte den Dubliner Van Goyen, dessen Ansicht von Rhenen am Rhein, und er war mit anderen Van Goyens in europäischen Galerien so vertraut, dass er gelegentlich in Briefen oder Tagebüchern über reale Landschaften schrieb, sehr Van Goyenhaft. Die Rembrandts in der National Gallery fand er ganz hervorragend. Das Porträt einer Dame mit Handschuh, heute nimmt man an, dass es aus Rembrandts Atelier stammt, doch 1981 war es im Katalog noch als Original Rembrandt aufgeführt. Rembrandts ganz außergewöhnliche Rast auf der Flucht nach Ägypten und von einem Kopisten Rembrandts das Porträt eines alten Herrn. Das waren die ersten von zahlreichen Bildern eines Künstlers, zu dem Beckett ein höchst ambivalentes Verhältnis entwickelte. Manchmal verlor er sich förmlich in seiner Bewunderung für Rembrandts kompromissloses Künstlertum, floh allerdings zu anderen Zeiten vor seiner Dunkelheit und Düsternis. In der National Gallery of Ireland begegnete Beckett auch zum ersten Mal einem Mitglied der Familie Bruegel, dem Sohn, Peter Bruegel II., genannt Höllenbruegel, in Gestalt der Bauernhochzeit. Nicolas Poussins Grablegung verblüffte Beckett mit ihren lyrischen Farben, Blau und Rot. Cübs Kühe und Tizians Ecce Homo beeindruckten den jungen Beckett so sehr, dass sie zu Bezugs- oder Vergleichspunkten auf seinen weitschweifenderen Safaris durch die Galerien Europas wurden. Die Bilder von Adrian Bruwer interessierten ihn stets und er nannte ihn den lieben, lieben Bruwer. Angesichts dieses leidenschaftlichen Interesses für die Kunst ist es kaum verwunderlich, dass Becketts frühe Essays und Prosaarbeiten geradezu gespickt sind mit Anspielungen auf diese Gemälde. In der Geschichte »Liebe und Lethe« etwa wird die Figur der Magdalena als zutreffendes optisches Modell für die 33- oder 34-jährige Ruby Taff vorgeschlagen. Wer auch nur die leiseste Neugier hinsichtlich ihres Aussehens verspürt, zum Zeitpunkt, da es uns beliebt, sie ins Spiel zu bringen, sei mit Verlaub auf die Magdalena in Perugino's Pietà in der Nationalgalerie zu Dublin hingewiesen. Freilich mit der Einschränkung, dass unsere Heldin über schwarzes, nicht rübenfarbenes Haar verfügt. und 1931, nur wenige Wochen bevor er Dublin verließ, um seine Stellung als Dozent zu kündigen, war Beckett atemlos durch die Galerie gerannt, als er hörte, dass die neu erworbene Pietà von Perugino zu sehen war. In einem Brief an McGreevy, den er erst verfasste, nachdem er sich das Gemälde mehrmals angeschaut hatte, schrieb er: »Christus und die Frauen sind herrlich. Ein glatt rasierter, potenter Christus und eine Tränenpassion wegen der Vergeudung. Der mystischste Teil ist das Salbgefäß, das wahrscheinlich von Raphael hinzugefügt wurde.« In der frühen Prosa wurden Bilder nicht selten heraufbeschworen, um die Stimmung zu beschreiben, die in einem Gesicht lag, vor allem in den Augen, auf die Beckett in seinem Alltagsleben äußerst stark reagierte. Das Gesicht der Frau in seiner Geschichte Ding Dong, die in einem Pub Plätze im Himmel verkauft, ein Zweier für den Logenplatz, vier für den Sechser, wird beispielsweise verglichen mit einem Gesicht des Meisters der müden Augen in der National Gallery, das, wie auch andere gequälte Gesichter, die Beckett gesehen hatte, einen weiten Weg hinter sich zu haben und dem Kummer nur die Basis zu einem unendlich spitzen Winkel anzubieten schien, so wie ein Augenpaar, das einen Stern fixiert. Äußerst bemerkenswert in Beckets erstem Roman »Traum von mehr bis minder schönen Frauen«, der erst posthum veröffentlicht wurde, ist vor allem die Beschreibung der Veränderungen, die sich in den Augen der Alba abspielen. Ihre großartigen Augen wurden kohlrabenschwarz. Sie wurden so groß und schwarz, wie El Greco mit ein paar kräftigen, nassen Schmissen seines satten Pinsels die verderbten Augen seines Sohnes im Begräbnis des Grafen Orgas gemalt hatte, oder waren es die seiner Mätresse? Es war ein erstaunlicher Anblick. Pupille und Weiß in der Iris versunken, die so schwarz wie die Nacht geworden war. Sean O'Sullivans Porträt von Becketts enger Freundin Ethna McCarthy lässt ihre außergewöhnlich großen, schönen, dunklen Augen erkennen und zeigt, wie angemessen die scheinbar abwegige Parallele zu El Grecos Bild in Toledo ist, das vom Erzähler beschrieben wird. Die Figur der Alba basiert in vielerlei Hinsicht auf Ethna, die von Beckett unerwidert geliebt wurde. Aber Becketts Liebe zur Malerei war nicht die flüchtige Begeisterung eines jungen Mannes. Das Ausmaß dieser Leidenschaft, ihre Intensität sowie die Spannbreite und Tiefe seiner Kenntnis der alten Meister wurden bis vor kurzem kaum beachtet, außer von einer Handvoll enger Freunde und nun von einigen Forschern. Sein fast schon enzyklopädisches Wissen über Kunst war etwa Thomas McGreevy sehr wohl bekannt, seinem Freund und späteren Direktor der National Gallery of Ireland in Dublin, mit dem sich Beckett in den 30er Jahren ausgiebig und häufig über Malerei ausgetauscht hatte. Allerdings ist dieser Briefwechsel schwer zugänglich und bis jetzt nur im Trinity College Dublin auf Mikrofisch zu lesen. Über die Jahre schickte er buchstäblich Hunderte von Reproduktionen an seine Freunde, meist von Gemälden alter Meister, und bekam von ihnen solche zugeschickt. In jeder großen Stadt, in der er sich zufällig aufhielt, besuchte er zuerst Kunstgalerien oder Kirchen, in denen wichtige Bilder hingen. Er tat dies vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Dutzendweise kaufte er Kataloge der Sammlungen. Viele von ihnen existieren noch. Sie wurden von Beckett an seinen Freund Avigdor Arica weitergegeben. Beckett erwarb auch zahlreiche Bücher über Malerei. Wie ein treuer Liebhaber kehrte er immer wieder zurück, um spezielle Bilder zu sehen, die er bewunderte oder sogar regelrecht vergötterte. In den 30er Jahren tauschte er sich mit McGreevy über Zuschreibungen aus und bezweifelte manchmal, was Kuratoren oder offizielle Kataloge über den Künstler zu sagen hatten. Und er sprach über spezifische Details der Bilder, über eine Hand, einen Fuß, eine Farbe, den Zustand der Leinwand oder die Restaurierung, die vorgenommen worden war oder notwendig schien. Er hatte ein außergewöhnlich gutes Auge. Die Linie des linken Beins einer Figur in einem Giorgione-Bild sei falsch, bringt er bei McGreevy vor. Und tatsächlich kamen Experten später zu dem Schluss, unabhängig von Beckett natürlich, dass das Bein im 19. Jahrhundert übermalt worden war. Beckets Fähigkeit, Parallelen zu ziehen und faszinierende Vergleiche anzustellen, war höchst bemerkenswert. 1937 verglich er beispielsweise den Schäfer in einem Bild von Signorelli aus dem Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin mit einem El Greco aus der Londoner National Gallery, das er das letzte Mal 2 Jahre zuvor gesehen hatte. Sein Selbstbewusstsein in Bezug auf sein Urteil war atemberaubend, zumindest für mich. In den 30er Jahren, als er mit seinem Schreiben so gut wie nichts verdiente, bestand seine beste, realistischste Idee für eine einträgliche Anstellung darin, sich um den Posten eines kuratorischen Assistenten an der National Gallery in London zu bewerben. Mehrere wichtige Stationen in Beckets künstlerischer Odyssee sind deutlich erkennbar. Erstens seine regelmäßigen Besuche in der National Gallery of Ireland. Dann von 1928 bis 1932 seine Reisen zu den Sinclairs in Kassel. 1928 ein einmonatiger Aufenthalt in Laxenburg bei Wien. Von 1934 bis 1935 folgte ein 2-jähriger Aufenthalt in London, wo er sich einer Psychotherapie unterzog. Damals war er ein regelmäßiger Besucher der wichtigsten Museen und Galerien dieser Stadt. Schließlich fand zwischen 1936-37 eine entscheidende 6-monatige Kunstpilgerfahrt durch Deutschland statt. Mit Hilfe von Kontakten, die er in Hamburg, Berlin, Dresden und München knüpfte, hatte er Zugang zu wichtigen Privatsammlungen, Galerien und Museen. Ich möchte jetzt nur über die zweite Phase von Beckets jugendlichem Spezialistentum sprechen, seinem Connoisseurship, wie er es nannte, über die Kasseler Zeit. Und zwar hauptsächlich, weil Beckett im Umfeld seines Onkels Boss Sinclair und dessen Frau Sissy in seinen 20ern einen so engen Kontakt zur modernen Kunst bekam wie nie zuvor. Das fand weniger in der Kunstgalerie von Kassel statt, auch wenn er sie mehrmals aufsuchte, als an den Wänden der Sinclairschen Wohnung sowie in Boss Sinclairs privater Sammlung moderner deutscher Malerei, die für ihn im Museum gelagert wurde. In seinem letzten Lebensjahr konnte Beckett sich erinnern, ein großartiges Bild von Lionel Feininger über dem Ibach-Klavier in der Wohnung seiner Tante gesehen zu haben, das ich noch nicht ausfindig gemacht habe. Es trug den Titel »Die Badenden«. Sein Onkel besaß auch 2 Boccionis. Einer davon hieß »Das Lachen«, sowie einen hervorragenden Mandrill. Sowie ein weiteres großartiges Bild von Heinrich Campendonk mit dem Titel »Der Traum«. Dies waren für Beckett entscheidende, prägende Begegnungen mit der modernen Kunst. In Kassel sah Beckett an Boss Sinclairs Wand auch das Abendmahl von Ewald Dulberg, das wir nur als Foto kennen. Das Bild selbst wurde noch nicht gefunden. Dulberg war ein Freund von William Sinclair und regelmäßig in der Wohnung zu Gast. Es war Dulbergs Bild mit den Aposteln Christi als kahlen Eierköpfen, das in Becketts Gedicht »Casquet of Pralinen for the Daughter of a Dissipated Mandarin« heraufbeschworen und explizit beschrieben wird, wie auch in seinem Roman »Traum von mehr bis minder schönen Frauen«. Er, Belacqua, glotzte wie ein Irrer auf die kreischende Paulo-Post-Expression des letzten Abendmahls, das vor ihm an der Wand hing, bewegt in dem unruhigen gelben Licht, seine abgeflachten Eierköpfe um den Verführer geschart mit seinem eingetauchten Brotstück, sowie um den Verräter mit seinem Geldbeutel. Der Verführer und der Verräter und der Jugendbund der 11. Johannes, der Göttliche, war das grüne Ei am Kopf der Tafel. Was für eine charmante Reinheit, ohne Frage. Gleich würde er eine Kröte zum Essen bestellen. Dulberg malte in expressionistischer Manier. Und unter den Modernen fühlte sich Beckett wie magnetisch angezogen von den Malern der Deutschen Brücke. Interessant ist, wie Beckett einen Unterschied macht zwischen einem essentiell modernen Ansatz in Bezug auf Landschaft und Figur und dem eines Watteau oder Rubens oder dem der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Es war jedoch Beckets Begegnung mit den Bildern Cézannes sowie seine Freundschaft mit Jack Yeats in den frühen 30ern, die er zum Anlass nahm, seine Auffassung von der Beziehung zwischen dem Maler, seinen Bildern und der Welt klar auszudrücken. Für ihn markierten die Bilder Cézannes den Bruch mit den anthropomorphen Landschaften der Vergangenheit. Er schrieb an McGreevy: Cézanne scheint der Erste gewesen zu sein, der die Landschaft gesehen und sie als Material einer ganz speziellen Kategorie ausgedrückt hat, nicht vergleichbar mit menschlichen Begriffen jedweder Art. Dass Beckett viele dieser anthropomorphen Landschaften hochschätzte, war an dieser Stelle nicht relevant. Er verstand sie als ihrer Zeit angemessen und nicht länger gültig für den modernen Menschen. Denn indem er definierte, was er als Cézannes Erkenntnis betrachtete, dass Landschaft nichts mit dem Menschen zu tun hat, dass der Mensch völlig unabhängig von ihr existiert und ihr entfremdet ist, formulierte er eine Auffassung, die aufregend nah an seine eigene Sicht der Welt als Niemandsland herankam und die er gerade in seinem Artikel »Recent Irish Poetry«, »Neue irische Lyrik«, thematisiert hatte. Während Beckett hier die Bilder von Jack Yeats in einer Weise beschrieb, dass der Maler selbst sie wohl nicht als seine eigenen erkannt hätte, dehnte er diesen Entfremdungsgedanken noch auf den Menschen aus, der unrettbar nicht nur von der Natur, sondern auch von den Mitmenschen getrennt ist. Wieder schrieb er an McGreevy: Ich finde es zum Beispiel erschreckend, wie Yeats einen Männerkopf und einen Frauenkopf Seite an Seite oder Aug in Auge nebeneinander stellt. Das furchtbare Hinnehmen von zwei Einheiten, die sich nie vermischen werden. Viele Jahre später schrieb Beckett über seine anhaltende Bewunderung für Jack Yeats an Georges Dutuit und gab zu, dass er immer nur seine eigenen Obsessionen formuliere, wenn er über Kunst spräche. Seine persönliche, düstere, kompromisslose Sicht auf die menschliche Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Es sollte jedoch noch über 10 Jahre dauern, bis es Beckett gelang, diese Auffassung über den Künstler und die Welt erfolgreich in sein eigenes schriftstellerisches Werk zu integrieren. Ich komme nun zum spekulativeren Teil meiner Überlegungen. Während meiner Arbeit an der Beckett-Biografie lieh mir dessen Neffe Edward ein 6 Bände umfassendes Tagebuch mit mehr als 600 Seiten dicht beschriebenen Papiers, das jeden Tag der 6-monatigen Wallfahrt nachzeichnet, die Beckett 1936-37 durch die berühmten Galerien Deutschlands unternahm. Diese Tagebücher bestätigen nicht nur die Richtigkeit von Arikas Annahme über Beckets große Bewunderung für die alten Meister, sie ermunterten mich auch, mir Beckets eigene Theaterbilder noch einmal vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse anzuschauen. Nun wissen wir ja bereits aus Beckets eigenen Aussagen, dass einige seiner Theaterbilder von berühmten Gemälden inspiriert wurden oder direkt auf sie zurückgehen. Bevor ich die Sache ein wenig vertiefe, lassen Sie mich zunächst 2 Beispiele anführen, die unter Beckett-Forschern bereits seit einiger Zeit bekannt sind. Eine Freundin Beckets, die Theaterwissenschaftlerin Ruby Cohn, erzählte mir, dass sie mit Beckett in der Berliner Nationalgalerie vor Caspar David Friedrichs Gemälde »Mann und Frau den Mond betrachtend« stand, als er den denkwürdigen Satz aussprach: »Weißt du, dies ist der Ursprung von »Warten auf Godot«. Wie ich in einer späteren Unterhaltung mit Beckett erfuhr, meinte er genau genommen ein anderes, sehr ähnliches Bild. 2 Männer betrachten den Mond aus der Gemäldegalerie Dresden, das Beckett 1937 sah. Besonders frappierend sind in Caspar David Friedrichs Bild die beiden in Freundschaft verbundenen Figuren, die mondbeschienene Szenerie, auf der das Ende beider Akte in »Warten auf Godot« zurückgeht, sowie die gedämpften herbstlichen Farben, auf die Beckett 1975 in seiner eigenen Inszenierung am Schillertheater zurückgriff. Das 2. Beispiel ist eines, das ich selbst vor über 20 Jahren an die Öffentlichkeit gebracht habe. Über sein Stück »Nicht-Ich«, in dem ein im Dunkeln grell angestrahlter Mund über der großen Gestalt eines stehenden, lauschenden Hörers einen Strom von Geräuschen absondert, über dieses Stück also schrieb Beckett mir im April 1973: Bild von Nicht-Ich, zum Teil von Caravaggios Enthauptung Johannes des Täufers angeregt. Dieses große, gewaltige Bild hängt in der Kapelle des Johannesdoms in Valletta auf Malta, wo Beckett und seine Frau Cézanne 1971 die Ferien verbrachten, kurz bevor er Nicht-Ich schrieb. Die entscheidenden Bestandteile für Becketts Stück sind der Kopf des Johannes selbst, hier weiter verdichtet zum kühnen Bild eines plappernden Mundes, sowie die beobachtenden Zuschauer. Äußerst anrührend ist hier vor allem die Figur einer alten Frau, die sich mit den Händen die Ohren zuhält, aus denen in Becketts Stück ein Zuhörer wird, der nur die Geste hilflosen Mitgefühls ausführen kann. Vor dem Hintergrund dieser bekannten Beispiele und mit den neu gewonnenen Beweisen aus den deutschen Tagebüchern im Kopf fragte ich mich, ob nicht noch weitere unerkannte künstlerische Quellen hinter anderen Theaterbildern Becketts liegen könnten. Und als ich mir die Stücke im Licht dieses bisher unbekannten Materials ansah, begann ich zu erkennen, dass die Inspiration, die Becket aus den visuellen Künsten schöpfte, wesentlich beherrschender war, als die meisten Forscher jahrelang bemerkt hatten. Ich erkannte, dass wir, wenn wir Röntgenaufnahmen von Becketts eigenen, verstörend modernen Bildern machen könnten, dass wir dann die geisterhaften Spuren der alten Meister entdecken könnten, die unter der Oberfläche verborgen liegen. Tatsächlich wäre es mir nun merkwürdig vorgekommen, wenn Becketts Expertenwissen über Malerei nicht in Spuren überlebt hätte und wenn nicht mal bewusst, mal unbewusst dieses Wissen Einfluss auf die Entstehung und Form seiner eigenen, verblüffenden visuellen Theaterbilder ausgeübt hätte. Es ist wahrscheinlich, dass diese Verbindungen zu den alten Meistern nicht nur aus Mangel an detaillierten Beweisen ignoriert wurden, sondern eben weil Becketts Theaterbilder so verblüffend radikal und innovativ schienen und weil seine Haltung zur Welt aus einem postexistenzialistischen, einem postexpressionistischen Bewusstsein zu kommen schien. Diese Behauptung schmälert meiner Meinung nach weder Becketts Position als Schriftsteller noch als visueller Künstler. Ganz im Gegenteil. Sie stellt ihn in ein künstlerisches wie auch literarisches Kontinuum, in das er sich auf jeden Fall selbst einreihte. Er ist ein kühner, radikaler Erneuerer, der trotzdem der Vergangenheit viel zu verdanken hat. Ich möchte mich auf einige Aspekte in Becketts Theaterbildern konzentrieren, durch die sein Expertenwissen in Sachen Malerei deutlich wird. Betrachten wir zunächst die Bildersprache und einige der Konfigurationen, die in den Tableau-Effekten von Warten auf Godot angewandt wurden. Wir haben guten Grund zu glauben, dass Warten auf Godot mindestens genauso stark von Kreuzigungsdarstellungen beeinflusst wurde wie von Caspar David Friedrichs Mondscheinbild. Beweise für Becketts Faszination für derartige Darstellungen spiegeln sich in seinen Manuskripten und seinen fragmentarischen Stückentwürfen, in seinen Briefen, wie auch in den gekritzelten Zeichnungen, in seinen Notizbüchern. 1937 schrieb er an Tom McGreevy über die Gemälde, die er in München gesehen hatte: »Ich habe mich auch sehr für die steifbeinigen Kreuzigungen von Cranach interessiert und die von Burgmeier, mit den Schächern weniger als im Profil dargestellt. Idee für einen Christus, der mit dem Rücken zum Zuschauer gekreuzigt ist.« Tatsächlich versuchte er in den 50er Jahren ein Stück mit dem zentralen Bild eines am Kreuz hängenden Mannes zu schreiben, wenn auch nicht mit dem Rücken zum Zuschauer. Als Becket dann in Berlin selbst bei Warten auf Godot Regie führte, spielte er häufig auf Bilder von Christus zwischen den beiden Schächern an. Pozzo, der von Wladimir und Estragon aufgerichtet wird, spiegelte Darstellung von Kreuzabnahmen, die Becket gesehen hatte. Pozzo und Lucky fielen kreuzförmig auf den Bühnenboden nieder. Als Wladimir den Baum machte, nahm er eine Yogastellung ein, formulierte aber auch in einer merkwürdigen, flüchtigen Form dieses Kreuzigungsthema neu. Becket war aber derart von den Werken der alten Meister durchdrungen, dass einige der flüchtigsten Szenen in Warten auf Godot ihre Bilder fast nebenbei erzeugen. Diese Resonanzen könnten durchaus vollkommen unbewusst sein. Besonders zwei Szenen erinnern an Bilder Peter Bruegels des Älteren. Eines von ihnen, die Parabel von den Blinden, wird im zweiten Akt durch Pozzo neu geschaffen, mit verkleinertem Personal gewiss, der seinem Blindenführer Lucky an einem kürzeren Seil folgt. Die Figur am Boden gleicht einem gestürzten Pozzo. 1937 sah Becket in der Münchner Alten Pinakothek das andere Gemälde Peter Bruegels, Landschaft bei Cocaigne, in dem drei Figuren auf einem kleinen Hügel ausgestreckt liegen. Einer schaut genau wie Estragon mit ausgestrecktem Bein in den Zenit. Es ist, als sei eine Ikonografie so vollständig aufgesogen worden, dass Beckets schöpferische Fantasie ganz natürlich auf sie zurückgreifen kann und diese anspielungsreichen, kühnen, verblüffenden, manchmal sogar beunruhigenden Bilder hervorbringen. Luckys unvergessener erster Auftritt lässt eine groteske Figur erkennen, die gut und gerne, ohne aufzufallen, in Boschs Welt hätte existieren können oder verblüffender noch in der von Bruegel. Weiter glaube ich, dass die Stellungen, Haltungen und Gesten bei einigen von Beckets späteren Protagonisten in einer indirekten, aber deutlichen Weise an Figuren aus der von Beckett so geschätzten Malerei des 17. Jahrhunderts erinnern. Statische Tableaus waren im Godot ein wichtiges Merkmal. Die Wartestellen zu Beginn jedes Aktes, ce touchant tableau final, dieses bewegende letzte Bild, am Ende und zwischen den Wartestellen, wenn die Figuren in statischen Tableaus unbeweglich wie angewurzelt standen. Frozen postures, unbewegliche Stellungen. Diesen Begriff gebrauchte Beckett über solche Momente in einem seiner Regiebücher zum Endspiel. In den späteren Stücken Beckets sitzen die Figuren reglos da oder frieren ihre Bewegungen immer wieder zur Bewegungslosigkeit ein. Sie bewegen sich also stetig auf die Stasis zu, widersetzen sich aber immer noch. Als visuelle Parallelen kommen mir vor allem späte Rembrandts oder späte Vermeers in den Sinn, diese heute so vertrauten Figuren, die auf einem Stuhl oder am Tisch sitzen. Der Rembrandt zugeschriebene alte Mann im Sessel oder sein bestätigter Jakob Tripp aus der Londoner National Gallery, bei dem ich nicht widerstehen kann, ihn als einen prämodernen Hamm aus Beckets Endspiel zu sehen. In Das letzte Band lehnt Krapp sich über seine Tonbänder oder er greift nach dem Mikrofon auf dem Tisch und nimmt dabei eine frappierende Ähnlichkeit zu Vermeers Frankfurter Geographen ein, der sich den Stechzirkel in der Hand über seine Karten beugt. In Vermeers Pendantbild, das im Louvre hängt, kommt mir der Astronom fast vor wie eine Sicht auf Krapp von der Kulisse aus. Hand und Buch auf dem Tisch, die rechte Hand zum Hondius Globus ausgestreckt oder, in Beckets Stück, zum Tonbandgerät von Grundig oder dem Register. Beckets späteres Stück Ohio Impromptu mit den beiden fast reglos dasitzenden Figuren, neben ihnen ein Hut auf einem einfachen weißen Tisch, ist eine durch und durch rembrandthafte Komposition. Ein Skeptiker könnte natürlich einwenden, dass jeder Mann oder jede Frau, die an einem Tisch sitzen, so aussieht. Aber wäre das wirklich der Fall? Wenn wir zudem wissen, dass Beckett derart stark von der visuellen Bildersprache dieser Gemälde durchdrungen war und er über lange Zeitabstände hinweg verschiedene Gemälde des gleichen Künstlers hinsichtlich einiger höchst komplexer visueller Details vergleichen konnte, dann kommen einem diese Parallelen zumindest äußerst faszinierend vor. Gesten waren im Allgemeinen sehr wichtig und sinnträchtig für Beckett und in der Art, wie er sie im Theater einsetzte, erinnern sie an Gemälde. Ich denke hier etwa an die Sorgfalt, die Beckett als Regisseur allein der Handstellung seines Protagonisten zukommen ließ, die gekreuzten Hände der drei Frauen in Kommen und Gehen, der 69-jährige Krapp, dessen Hände wie schützend um die Kanten des Tonbandgeräts gelegt sind, während seine Stimme von früher sagt, »Ich sank auf sie nieder, mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr.« Oder die Hand an der Stirn von Zuhörer und Vorleser in Ohio Impromptu. Das Frappierendste von allen aber ist May in Tritte, wie sie mit ihren Händen fest ihre Oberarme umschlungen hält. Es könnte nun natürlich reiner Zufall sein, dass die Jungfrau in Antonellos Verkündigung, die Beckett 1937 in der Alten Pinakothek in München sah, eine so auffallend ähnliche Pose einnimmt. Aber ich bezweifle es, denn aus den deutschen Tagebüchern geht hervor, dass dieses Bild einen besonders tiefen Eindruck auf Beckett machte. Natürlich gibt es gravierende Unterschiede zwischen den beiden künstlerischen Welten. Antonellos Jungfrau ist ruhig und heiter, Beckets verzerrte, gequälte Figur hat ihre Hände zu Krallen verkrampft und ihren Mund zu einem stummen Schrei weit aufgerissen. An einer Wand in Beckets Elternhaus hing jahrelang die Reproduktion von Dürers betenden Händen. Diese Tatsache kann Beckets Besessenheit von erstarrten Gesten erklären und zweitens Hinweis geben auf das Bedürfnis nach helfenden Händen in einer Welt, in der der Mensch allein deshalb leidet, weil er geboren wurde und die Himmel in der Tat leer sein könnten. Einige von Becketts späten Stücken beschwören eine solche religiöse Bilderwelt und das in einer Weise, die die Wirkung der Texte vertieft. Zum Beispiel das Stück »Katastrophe«, das für Václav Havel geschrieben wurde, als er unter Hausarrest stand. Wenn hier der Regisseur versucht, die Haltung des Protagonisten genau festzulegen, so könnte das als Versuch verstanden werden, den Menschen zu einer Ikone des ohnmächtigen Erleidens zu verdichten. Seine Haut ist weiß, um eine Wirkung von Stein oder Marmor zu erzeugen. Seine Hände sind kraftvoll auf Höhe der Brust erhoben, wie bei den betenden, steingleichen Figuren in Bildern von Mantegna oder den Gestalten an Denkmälern aus Marmor. Hinter diesem ausdrucksstarken Bild liegen jahrhundertealte Ikonografien verborgen, von gemarterten Heiligen oder dem gemarterten Christus. Gerrit van Honthorsts pfeildurchbohrter Heiliger Sebastian aus der Londoner National Gallery. Oder Antonellos herrliches Bild, wie Becket in seinem Tagebuch notiert, des gleichen Heiligen in der Dresdner Gemäldegalerie. Am Ende wird Becketts gequälte Figur weder Stasis noch Martyrium hinnehmen, denn sie erhebt ihr Haupt in einem einzigen Akt des Widerstands. In seinem Fernsehstück »Nacht und Träume« werden gleich mehrere religiöse Elemente eingeführt. Die Hand, die den Becher hält, spielt auf den Kelch an. Das Tuch, das erscheint, um die Stirn des Träumers abzutupfen, evoziert das Schweißtuch der Veronika mit dem Abdruck des Antlitz Christi. Die Hand, die auf das Haupt des Träumers gelegt wird, ist die Hand der Erleichterung und des Trostes. Schließlich glaube ich auch, dass Becketts Lichtsetzung in der 1958er Produktion des letzten Bandes einer Beckett gut bekannten Technik in der Malerei viel zu verdanken hat, dem Spotlighting. Bereits 1935 zeigte Becket ein starkes Interesse an Geschichte und Entwicklung dieser Spotlighting-Malerei als Genre. Er schrieb an Tom McGreevy: »Es ist sehr schwierig, Elsheimers Bild im deutschen Saal der Londoner National Gallery zu erkennen, aber Tobias und der Engel scheinen erlesen zu sein. Die Anbetung von Gärtgen, es handelt sich um die Geburt Christi von Gärtgen Tot-Sint-Jans, ebenfalls in der National Gallery London, muss eins der ersten Spotlighting-Bilder sein. Ganz bestimmt ist es nur die halbe Wahrheit, sie von Raphaels Befreiung des heiligen Petrus an zu datieren. Ich habe auch noch nie den Uccello in Oxford gesehen, der in diesem Zusammenhang genannt wird.« Becket war fasziniert von den Lichtschatteneffekten, die man mit der Bühnenbeleuchtung erzielen konnte. Gesichter, die scharf aus dem Dunkel auftauchen, wie etwa in Damals, Rockaby und Katastrophe. Schatten fallen auf die geisterhafte Gestalt der May in Tritte und auf Krabb im letzten Band, wobei sie in diesem Fall zunächst von Scheinwerfern, dann durch die pendelnde Lampe über Krabbs Tisch erzielt werden. Weder Rembrandt noch Caravaggio werden als Maler des Spotlighting bezeichnet. Aber beide erzielen verblüffende Chiaroscuro-Effekte. Sie kontrastieren Licht und Dunkel, isolieren Figuren gegen den dunklen Hintergrund. Der Kopf des Menschen wird bei Caravaggio oft gegen variierende dunkle Brauntöne hervorgehoben, wie etwa im Abendmahl in Emmaus von 1600. Von den dutzenden Bildern Rembrandts, die Becket sehr gut kannte, fällt mir dabei vor allem sein berühmtes Selbstporträt im hohen Alter aus der Londoner National Gallery ein, in dem fast nur der Kopf hell angestrahlt ist und sein älterer Mann als heiliger Paulus, ebenfalls aus der National Gallery in London. In Bezug auf die tatsächlichen Spotlight-Effekte denkt man eher an die Verleugnung Petri in Amsterdam oder an die Anbetung der Hirten in London. Was Caravaggio angeht, so kennen wir ja schon den Einfluss, den die Enthauptung Johannes des Täufers in Valletta auf Malta auf Becket ausgeübt hatte. Genauso frappierend ist das Haupt des Goliath in Caravaggios David und Goliath in der Galleria Borghese in Rom. Alle diese Köpfe sind aus dramatischen, dichten Schatten gemalt, die durch das Licht entstehen, das, wie häufig bei Caravaggio, von links einfällt. Mir kommen einige dieser Bilder von Caravaggio in den Sinn, wenn ich an Becketts eigene Theaterbilder in »Nicht ich«, »Damals« oder »Katastrophe« denke. Sie könnten auch in Becketts Bewusstsein gewesen sein, wie wir es zumindest von einem Bild sicher wissen. Und wenn auch Beckett nicht alle diese Bilder im Original gesehen hat, obwohl er mit Sicherheit viele von ihnen sah, sollten wir uns wieder daran erinnern, dass er Caravaggios Werke aus Büchern und in Reproduktionen studierte. Es gab jedoch noch viele andere, weniger bekannte, aber nicht minder wichtige Künstler, die Lichteffekte in einer Weise einsetzten, von der wir wissen, dass sie Beckett faszinierte. Gerrit van Honthorst ist einer dieser Maler, die er außerordentlich bewunderte. Gerardo delle Notti, wie er in Rom genannt wurde. Wichtiger sind allerdings die hervorragenden Bilder von Adam Elsheimer, dem deutschen Maler des 16. Jahrhunderts, der lange in Rom lebte und arbeitete. Sein Einsatz von Lichteffekten war höchst originell. In manchen Fällen werden Elsheimers schöne Nachtatmosphären durch Lagerfeuerszenen im Freien erzielt, mit Fackeln oder durch Mondlicht. Dies ist der Fall in der Flucht nach Ägypten, die Beckett 1937 in der Alten Pinakothek in München gesehen hatte. Hier sind alle drei Typen von Lichtquellen vorhanden. Oder im Heiligen Paulus auf Malta in London. Erinnernd an Becketts Lichtregie bei Tritte, Beleuchtung schwach, am stärksten auf Bodenhöhe, schwach auf dem Körper, am schwächsten am Kopf, ist es interessant anzumerken, dass Elsheimer seine Figuren teilweise vom Boden her beleuchtete, wie in der Verspottung der Ceres. Die Lichtintensität nimmt so natürlich ab, wenn sie auf den Gesichtern seiner menschlichen Figuren spielt. Aus Erfahrung wusste Beckett, dass dieser Kunstgriff auf der Bühne weniger gut funktionierte als in der Malerei. Als Beckett 1969 beim letzten Band am Schillertheater selbst Regie führte, führte er im Hintergrund ein beleuchtetes Kabuff oder eine Höhle ein, auf deren Wand Krapps Schatten deutlich zu sehen war. In der Manier von Pieter de Hoch, dessen Frau mit Kind und Dienstmagd im Kunsthistorischen Museum Wien ebenfalls ein beleuchtetes Feld am hinteren Ende des Zimmers aufweist, das sich nach außen hin öffnet. Beckett behielt diese beleuchtete Kammer als eigenständiges visuelles Gegengewicht bei allen Produktionen bei, in denen er mitwirkte. Zusammenfassend sollen zwei Dinge hervorgehoben werden. Erstens, dass die Belege, die durch die Beschäftigung mit Becketts Briefwechsel und mit seiner Biografie gerade erst anfangen, ans Licht zu kommen, dass diese Beweise nahelegen, wie scharf sich einige dieser Bilder in Becketts rezeptives Bewusstsein eingebrannt haben und wie er jederzeit auf sie zurückgreifen konnte. Natürlich ohne damit zu protzen, bewusst oder unbewusst, so wie er auf Dante zurückgriff oder Milton, Racine oder Leopardi, Shakespeare oder Hölderlin. Zum Zweiten ist es wichtig zu betonen, dass Becketts Bilder ganz eindeutig seine eigenen sind. Denn seine Theaterbilder sind frappierend, stellenweise erschreckend modern. Auch wenn sie meiner Meinung nach entwicklungsgeschichtlich mit einigen Werken der alten Meister verwandt sind. So überrascht es denn auch nicht, dass einige der Techniken, die er im Theater anwandte, wie die Verzerrung, Fragmentarisierung, Isolierung und Entfremdung auf Tendenzen in der modernen Malerei zurückverfolgt werden können. Vor allem auf den deutschen Expressionismus, auch wenn sie natürlich nicht mit ihnen gleichgesetzt werden können. Der Mund in Nicht-Ich könnte also letzten Endes mehr mit Edvard Munch gemein haben als mit Caravaggio. Die May in Tritte könnte mehr mit Francis Bacon gemein haben als mit Antonello. Sofern der Kopf in damals tatsächlich bei Blakes Bildern des Hiob oder Gottvater in der Schuld stehen, wovon ich überzeugt bin, dann ist doch immerhin der Blickwinkel höchst ungewöhnlich, wie bei einigen expressionistischen Bildern. Das Bild begleitet zudem einen fragmentierten Text, der eine geisterhafte Geschichte von Einsamkeit und Entfremdung erzählt. Aber als jemand, der immer noch mit frischem Blick auf Becketts Stücke schaut, nachdem er von seiner tiefen Vertrautheit mit den alten Meistern und seiner Begeisterung für sie erfahren hat, kommt es mir vor, als ob wir Literaturwissenschaftler einige seiner entscheidendsten visuellen Inspirationsquellen unterschätzt hätten. Friedhelm Toklas den monologischen Essay »Samuel Beckett und die alten Meister« von James Knowlson in der Übersetzung von Gabi Hartl. Regie Ulrike Brinkmann. Wir möchten unser heutiges Beckett-Spezial mit einem höchst interessanten Brief beenden, den der vielsprachige irische Schriftsteller, der ja auch als literarischer Übersetzer gearbeitet hat, an seinen Freund Axel Kaun vom Rowohlt Verlag adressierte. Brief an Axel Kaun vom 9. Juli 1937. Six Clare Street, Dublin. Lieber Axel Kaun, besten Dank für Ihren Brief. Ich war gerade im Begriff, Ihnen zu schreiben, als er kam. Dann habe ich verreisen müssen, wie Ringelnatz männlicher Brief mag, obgleich unter weniger leidenschaftlichen Umständen. Das Beste ist, ich sage Ihnen sofort und ohne Umschweife, Ringelnatz ist meiner Ansicht nach nicht der Mühe wert. Sie werden sicherlich nicht mehr enttäuscht sein, dies von mir zu hören, als ich es gewesen bin, es feststellen zu müssen. Ich habe die 3 Bände durchgelesen, 23 Gedichte ausgewählt und 2 von diesen als Probestücke übersetzt. Das Wenige, was Sie notwendigerweise dabei verloren haben, ist natürlich nur im Verhältnis mit dem zu schätzen, was Sie eigentlich zu verlieren haben. Und ich muss sagen, dass ich diesen Verschlechterungskoeffizienten auch da, wo er am meisten dichter ist und am wenigsten Reimkuli, ganz gering gefunden habe. Daraus ist gar nicht zu schließen, dass ein übersetzter Ringelnatz weder Interesse noch Erfolg beim englischen Publikum finden würde. In dieser Beziehung aber bin ich vollkommen unfähig, ein Urteil zu fällen, da mir die Reaktionen des kleinen wie des großen Publikums immer rätselhafter werden und, was noch schlimmer ist, von weniger Bedeutung. Denn ich komme vom naiven Gegensatz nicht los, zumindest was die Literatur betrifft, dass eine Sache sich lohnt oder sich nicht lohnt. Und wenn wir unbedingt Geld verdienen müssen, machen wir es anderswo. Ich zweifle nicht, dass Ringelnatz als Mensch von ganz außerordentlichem Interesse war. Als Dichter aber scheint er Goethes Meinung gewesen zu sein, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben. Dem Übersetzer aber hätte der Geheimrat selbst vielleicht gegönnt, sich dieses hohen Kakötes unwürdig zu fühlen. Ich würde mich freuen, Ihnen meinen Abscheu vor der Verswut Ringelnatz genauer zu erklären, wenn Sie Lust haben, ihn zu verstehen. Vorläufig aber will ich Sie schonen. Vielleicht mögen Sie die Leichenrede ebenso wenig wie ich. Gleicherweise könnte ich Ihnen eventuell die ausgewählten Gedichte anzeigen und die Probeübersetzungen schicken. Es freut mich immer, einen Brief von Ihnen zu bekommen. Schreiben Sie also möglichst häufig und ausführlich. Wollen Sie unbedingt, dass ich Ihnen auf Englisch das Gleiche tue? Werden Sie beim Lesen meiner deutschen Briefe ebenso gelangweilt wie ich beim Verfassen eines englischen? Es täte mir leid, wenn Sie das Gefühl hätten, es handle sich etwa um einen Kontrakt, dem ich nicht nachkomme. Um Antwort wird gebeten. Es wird mir tatsächlich immer schwieriger, ja sinnloser, ein offizielles Englisch zu schreiben. Und immer mehr wie ein Schleier kommt mir meine Sprache vor, den man zerreißen muss, um an die dahinterliegenden Dinge oder das dahinterliegende Nichts zu kommen. Grammatik und Stil. Mir scheinen sie ebenso hinfällig geworden zu sein wie ein Biedermeier-Badeanzug oder die Unerschütterlichkeit eines Gentlemans. Eine Larve. Hoffentlich kommt die Zeit, sie ist ja Gott sei Dank in gewissen Kreisen schon da, wo die Sprache da am besten gebraucht wird, wo sie am tüchtigsten missbraucht wird. Da wir sie so mit einem Male nicht ausschalten können, wollen wir wenigstens nichts versäumen, was zu ihrem Verruf beitragen mag. Ein Loch nach dem anderen in ihr zu bohren, bis das dahinter Kauernde, sei es etwas oder nichts, durchzusickern anfängt. Ich kann mir für den heutigen Schriftsteller kein höheres Ziel vorstellen. Oder soll die Literatur auf jenem alten, faulen, von Musik und Malerei längst verlassenen Wege allein hinterbleiben? Steckt etwa lähmend Heiliges in der Unnatur des Wortes, was zu den Elementen der anderen Künste nicht gehört? Gibt es irgendeinen Grund, warum jene fürchterlich willkürliche Materialität der Wortfläche nicht aufgelöst werden sollte? Wie zum Beispiel die von großen schwarzen Pausen gefressene Tonfläche in der 7. Symphonie von Beethoven, sodass wir sie ganze Seiten durch nicht anders wahrnehmen können als etwa einen schwindelnden, unergründliche Schlünde von Stillschweigen verknüpfenden Pfad von Lauten? Um Antwort wird gebeten. Ich weiß, es gibt Leute, empfindsame und intelligente Leute, für die es an Stillschweigen gar nicht fehlt. Ich kann nicht umhin anzunehmen, dass sie schwerhörig sind. Denn im Walde der Symbole, die keine sind, schweigen die Vöglein der Deutung, die keine ist, nie. Selbstverständlich muss man sich vorläufig mit wenigem begnügen. Zuerst kann es nur darauf ankommen, irgendwie eine Methode zu erfinden, um diese höhnische Haltung dem Worte gegenüber wörtlich darzustellen. In dieser Dissonanz von Mitteln und Gebrauch wird man schon vielleicht ein Geflüster der Endmusik oder des allem zugrunde liegenden Schweigens spüren können. Mit einem solchen Programm hat meiner Ansicht nach die allerletzte Arbeit von Joyce gar nichts zu tun. Dort scheint es sich vielmehr um eine Apotheose des Wortes zu handeln, es sei denn, Himmelfahrt und Höllensturz sind eins und dasselbe. Wie schön wäre es, glauben zu können, es sei in der Tat so. Wir wollen uns aber vorläufig auf die Absicht beschränken. Vielleicht liegen die Logographen von Gertrude Stein dem näher, was ich im Sinne habe. Das Sprachgewebe ist wenigstens porös geworden, wenn nur leider ganz zufälligerweise, und zwar als Folge eines etwa der Technik von Feininger ähnlichen Verfahrens. Die unglückliche Dame, lebt sie noch, ist ja ohne Zweifel immer noch in ihr Vehikel verliebt, wenn freilich nur wie ein Mathematiker in seine Ziffern, für den die Lösung des Problems von ganz sekundärem Interesse ist, ja ihm als Tod der Ziffern direkt schrecklich vorkommen muss. Diese Methode mit der von Joyce in Zusammenhang zu bringen, wie es die Mode ist, kommt mir genauso sinnlos vor wie der mir noch nicht bekannte Versuch, den Nominalismus im Sinne der Scholastiker mit dem Realismus zu vergleichen. Auf dem Wege nach dieser für mich sehr wünschenswerten Literatur des Unworts kann freilich irgendeine Form der nominalistischen Ironie ein notwendiges Stadium sein. Es genügt aber nicht, wenn das Spiel etwas von seinem heiligen Ernst verliert. Aufhören soll es. Machen wir es also wie jener Verrückte, Mathematiker, der auf jeder einzelnen Stufe des Kalküls ein neues Messprinzip anzuwenden pflegte. Eine Wörterstürmerei im Namen der Schönheit. Inzwischen mache ich gar nichts. Nur von Zeit zu Zeit habe ich wie jetzt den Trost, mich so gegen eine fremde Sprache unwillkürlich vergehen zu dürfen, wie ich es mit Wissen und Willen gegen meine eigene machen möchte und deo juvante werde. Mit herzlichem Gruß, Ihr... Soll ich Ihnen die Ringelnatzbände zurückschicken? Gibt es eine englische Übersetzung von Trakl? Den deutschen Brief Samuel Becketts an Axel Kaun las Friedhelm Tock. Erschienen ist er in Samuel Beckett Disjecta, herausgegeben von Ruby Cohn beim Verlag Kelder, London 1983.